Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist's die Nummer 25. Der TJ war cashen. Schön, dass er mal wieder rausgeht. Blöd, dass er nichts fand. Doch hört selbst. Ich war cashen. Ha, werden jetzt natürlich alle sagen, ja, ist ja nichts Besonderes, waren wir alle auch. Klar wart ihr das. Und ihr habt mit Sicherheit auch mal wieder alles schön gefunden. Ich nicht. Es gibt da so eine Dose, relativ nah bei mir zu Hause, GC7DKCD. Der Cash heißt, mach mal eine Pause. Und der bzw. die Owner sagen, der Name ist hier Programm. Kleiner, feiner Nano, achtet auf die D-Wertung, es wird kein Werkzeug benötigt, ihr müsst nichts auseinanderbauen, lasst die Bank heile. Aha. War klar, es handelt sich um eine Bank. An dieser Bank war ich schon sehr oft. DNF gelockt hatte ich am 13.01.2018 und ja, ich muss das ja nicht jedes Mal machen, ne? Aber ums Verrecken finde ich diese Dose nicht, beziehungsweise diesen Nano. Jetzt heißt es so schön im Listing, bitte achtet darauf, bei euren Logs nicht zu spoilern. Und wir sollen auf Muggel achten. Und eine Pinzette wäre hilfreich. Ja, schön. Also, ich weiß nicht, wie oft ich diese Bank komplett abgefingert habe. Und man hat mir mal zukommen lassen, dass das auch an der Bank selbst sein soll. Aber ich find's nicht. Am liebsten würde ich diese Bank komplett zerlegen, aber Fremdeigentum mache ich nicht. Sie hat auch schon die besten Jahre hinter sich und man kann auch schon sehen, ja, da haben Leute auch schon an Ästen im Holz rumgefrickelt und versucht, die auszubauen. Schwierig. Wenn ich mir jetzt so die Loks durchlese, ich bin mit der Geschichte ja nicht alleine. Sind also schon einige Leute da gewesen, konnten das Döschen nicht finden, hat sich dann auch bei manchen herausgestellt, dass es nicht ging, wohl weil das Ding weg war, keine Ahnung. Aber offensichtlich wird das mein persönliches Problem bleiben. Ich finde das Ding halt ums Verrecken nicht. Ja, jetzt könnte ich natürlich irgendeinen der ganzen Finder oder auch die Owner anschreiben und ich meine, das habe ich auch schon mal gemacht, beziehungsweise als ich mein DNF-Log geschrieben habe, damals, da bekam ich dann irgendwie eine Nachricht. Nur, ja, hat nicht geholfen, ne? Ich habe das Ding immer noch nicht. Und jetzt ist dieser traurige blaue Smiley da auf dieser Karte und erinnert mich dran, dass da eine Bank steht, angeblich mit einer Dose, die ganz viele Leute schon gefunden haben, nur ich nicht. Und ich kann im Moment auch auf keinem Event mit Leuten drüber reden. Weil wegen diesem Corona-Problem gibt's ja derzeit keine Events. Ein Trauerspiel. Ein Teufelskreis. Mal sehen. Vielleicht werde ich irgendwann, bevor dieser Cash ins Archiv geht, das Döschen gefunden haben. Keine Ahnung. Oder das Problem erledigt sich irgendwann mit dem Archiv. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ja, da sitzt er dann nun und ist traurig, ob der Problematik dieser Bank. Nichtsdestotrotz gibt es aber auch etwas Positives zu vermelden, denn er hat eine Dose gefunden. Nicht auf dieser Plattform, sondern bei Open Caching. Und es war für ihn noch etwas ganz Neues, nämlich ein sogenannter Safari Cache. Draufgekommen ist er über den Podcast Spielbrett Erde vom Oboman. Und wie das gelaufen ist, kann er euch auch noch selbst erzählen. Ich war Cachen Teil 2. Neulich hörte ich in einem anderen Podcast, nämlich dem vom Oboman, Spielbrett Erde heißt der, dass es bei Open Caching eine Spielvariante gibt, die sich Safari Cache nennt. Jetzt hat der Oboman einen solchen Safari Cache gelegt. Dem geht eine ganz andere Geschichte voraus, also es sollte wohl irgendwie was Virtuelles werden, ganz zu Anfang. Und das ging aber in der Form nicht und dann hat er sich mit OC überworfen. Mittlerweile haben sie sich aber geeinigt und er hat diesen Cache zu einem Safari Cache umgebaut. So, was ein Safari Cache ist, das könnt ihr euch auch auf seinem Podcast selber anhören. Und zwar auf spielbretterde.wordpress.com. Und es ist die Folge SBE 042, SBE, also Spielbrett Erde Goes Safari. Ist nicht allzu lang, kann man sich gut anhören. Nichtsdestotrotz, in diesem Podcast hat er darauf hingewiesen, dass er jetzt also diesen Safari-Cache bei OC hat, mit der Nummer OC15D70. Der heißt dort auch Spielbrett Erde und diese Variante ist nicht an einen festen Ort gebunden. Das heißt, er kann oder dieser Cache kann an verschiedenen Orten gelöst werden und das auch bis zu dreimal. Um diesen Cache loggen zu können, muss man ein Gebäude finden, das nicht das eigene Zuhause ist, in dem Mikrofone und Kopfhörer verwendet, repariert, verkauft oder ähnlich werden. Der Ort muss dauerhaft bestehen, also es darf jetzt nicht eine Bühne, ein Konzert oder irgendwas in so einem Autokino sein, wie das im Moment sehr trendy ist, der dann abends wieder abgebaut wird. Und die Logbedingungen sind relativ simpel. Man misst die Koordinaten von diesem Ort, an dem sich das Gebäude befindet, postet die im Geocaching-üblichen Format im Log. Dann muss man halt ein Foto vom GPS mit lesbaren Koordinaten posten. Oder halt ein Screenshot vom Smartphone. Dann ein Foto des Gebäudes mit einem Geocaching-Gegenstand, TB, Coin, irgendwas, was mit im Bild ist, posten und ja, kurz beschreiben, was da mit Mikrofonen und Kopfhörern passiert. Und da habe ich so bei mir gedacht, den Cache selber hat ja noch keiner in der neuen Variante, also in dieser Safari-Variante gefunden. Also könnte man da ja quasi ein FTF nach dem Switch zur Safari-Variante machen. Und ein Gebäude in der Nähe, da fiel mir ein, wir haben ja hier einen lokalen Radiosender, da fährst du jetzt einfach mal hin und erfüllst diese Logbedingungen. Und genau das habe ich auch gemacht. Ich bin da also zu Radio Berg gefahren, habe mich bei denen vor die Bude gestellt, Koordinaten aufgenommen. Ja, und da war dann da noch so ein, ich sag es mal, jugendlich verliebtes Pärchen, weil das Ganze liegt am Ende eines großen Wendehammers und da parkte ich jetzt ja nun, ich wollte also nicht direkt bis vors Gebäude fahren, da parkte ich jetzt also und er fuhr immer mit seinem Mountainbike runter auf den Schotterparkplatz und wieder rauf, während sie sich lasziv auf der Parkbank räkelte und dann kam er immer mal wieder zu ihr zurück und dann wurde eine Runde gekuschelt und irgendwann lagen sie dann da. Also es war mir dann auch egal, weil ich war mittlerweile fertig und konnte dann recht entspannt wieder fahren. Ja, und tatsächlich habe ich dann diesen quasi FTF gemacht und das reißte die Gesamtsituation auch wieder komplett raus, wenngleich ich auch nicht unbedingt einen Punkt dafür bekomme, mit dem ich jetzt irgendwie angeben kann, aber das ist mir auch total egal. Aber diese Safari-Variante finde ich eigentlich so gar nicht mal so schlecht. Das ist eine recht nette Spielart und ich denke, da werde ich auch noch den ein oder anderen finden wollen. Mal gucken. Neulich auf Twitcher las ich, Zitat, und der nächste Nachtcache wandert ins Archiv. Danke, liebe Flak-Scheinwerfer-Rudel. Hashtag Geocaching. Zitat Ende. Ich habe dann mal nachgeguckt und bei dem betreffenden Cache hat es seit letztem Jahr Sturmschäden gegeben. Dann sind die letzten Funde nur mit Hilfe zustande gekommen. Seit März diesen Jahres steht der Cache nun auf Wartung und Ende Mai hat der zuständige Reviewer den Cache angezählt, woraufhin der Owner den Cache nun archiviert hat. Aber Flak-Scheinwerfer-Rudel sind schuld, ist klar. Darüber war derjenige, der das geschrieben hat, nicht sehr begeistert, weil zwischendurch ist in dem Thread geschrieben worden, dass es wohl generell darum geht, dass die Community in den letzten Jahren dafür gesorgt hat, dass es kaum noch Genehmigungen für Nachtcaches gibt. Ich erinnere da an einen Dialog, den der Tünnes und der TJ 2011 auf dem Hochsitz im Wald geführt haben. Doch hört selbst. Ich habe gestern wieder so eine Dose gefunden, hieß, was weiß ich, Weidmanns Heil oder keine Ahnung, in der Richtung. Komm da hin, hab mir schon gedacht, was da ist, ne? Hint, ich sag's jetzt einfach mal, ist mir egal, ob ich Spoiler, unter Weidmanns Sitz. Ah, jagdliche Einrichtung. Ist schon alles klar, ne? Gehst du hin, guckst du, was findest du? Ein Paddling, der magnetisch unten an einer der Säulen des Hochsitzes befestigt ist. Super Nummer. Ist ein super schnuckliger Hochsitz, also klasse Arbeit. Die Dose ist, naja, eben wie halt so ein Mikro ist. Und ich habe dann als Not, also ich habe das Ding gelockt, klar. Weil es ist ein schöner, schöner Hochsitz. Aber ich habe, bitte? Hast du direkt mitgenommen? Nee. Musst direkt einsammeln. Nee, meine ich. Aber ich habe da schon mal meine Bemerkung zugeschrieben, weil, verstehst du? Direkt ein SA drauf. Gerade bei dem jetzigen gespannten Verhältnis zwischen Jäger und Geocachern ist das doch irgendwo, ja, kann es sogar fast als Provokation gewertet werden, wenn derjenige, dem der Hochsitz gehört und der es nicht weiß, das Ding jetzt aus Zufall findet. Weißt du? Oder er guckt jetzt mal so, da muss ja irgendwo was sein, und dann stellt er fest, das hat einer an meinen Hochsitz gemacht. Weißt du, was dann los ist? Dann hast du direkt wieder Party. Ich kann es dir sagen. Ja, wir kennen das ja. Ja. Und das haben sie auch vermint hier. Ja, aber wir sind ja, naja, wir sind ja zweischneidige Schwerter. Ne? Wir kennen beide Seiten. Aber ob der mit seinem Edelhochsitz das so sieht. Ich habe immer noch Puls. Ja, ich kann dich ja verstehen. Ich habe auch Puls. Aber Jagd, ne? Landesjagdgesetz, Paragraph 23, was fällt dir dazu ein? Kann ich dir sagen. In Rheinland-Pfalz ist das Jagdgesetz novelliert worden. Mhm. Und da haben sie gesagt, oder da haben sie jetzt festgeschrieben, in diesem besagten Paragraphen 23, dass, ich habe es jetzt nicht genau, aber ich drück's mal frei auf, dass... aus, dass nicht auf, Kerl! Ich auch jetzt, was wollte ich sagen? Du egal. Drückst mal was auf, ja, deine Akne oder was? Nee, das ist ausdrücken. Pickel drückst du aus. Dir drücke ich aber irgendwas auf, nämlich dass du jetzt arbeiten musst oder zuhören. Klappe jetzt. Also in dem Paragraph 23 steht also drin, dass das Aufscheuchen oder Stören von Wild außerhalb der Wege. Du hast schlecht gelernt. Zur Unruhigen Nachtzeit, heißt das. Wenn du es besser weißt, dann mach weiter. Auch, los. Verboten ist. Darf man denn auf den Wegen das Wild beunruhigen? Zur Nachtzeit? Ja. Ja, offensichtlich schon, weil da steht ja nur, wenn du nicht auf den Wegen bist. Andererseits, ich könnte ja natürlich vom Weg runtergehen und kein Wild beunruhigen, dann ist es ja auch nicht verboten, was ich tue. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du Wild beunruhigst, ist schon deutlich höher. Ja. Wenn du vom Weg gehst. Wenn ich als Jäger allerdings weder auf dem Weg noch irgendwo oder egal wo wild beunruhige, dann ist das vollkommen egal, weil das Bundesjagdgesetz wird nämlich oder bleibt von diesem Gesetz unberührt. Aha. Was hat jetzt keiner verstanden. Jetzt? Ich auch nicht. Also, die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, heißt... Nachtcaches sind problematisch, es sei denn, sie finden nur auf Wegen statt. Sagen die Leute, legen sie so aus. Ist aber Blödsinn, weil das geht hier nicht gegen Geocacher. Das heißt, es ist also, denke ich, keine Sache, die jetzt genau auf Geocacher abzielt, sondern das geht genauso auf Pilzsucher, das geht genauso auf Leute, die ihre Hunde laufen lassen, das geht genauso auf Stöckler, auf Jogger, auf Mountainbike-Fahrer, die jetzt auch mit Volllicht oder so einer dicken Lampe am Helm durch den Wald braten. Das bedeutet, nachts darfst du da nicht vom Weg runter und wild beunruhigen. Peng. So einfach ist es. Ja, nur es wird halt wieder von der Geocaching-Gemeinde auf sich bezogen. Und das finde ich so nicht ganz direkt in Ordnung. Ja, so. Muss man nämlich mal von allen Seiten sehen. Und jetzt? Ja, jetzt warten wir mal, dass das von NRW übernommen wird. Weißt du, in Dänemark ist es verboten, in der Dunkelheit sich Gebäuden näher als 150 Meter anzunähern. Was? Ja, nee, wäh. Also auf Deutsch, wenn ich in Dänemark durch eine Stadt fahre, dann darf ich das nicht mehr, weil auf dem Land fährst du über eine Landstraße und dann steht auf dem Acker ein Haus. Da hast du 150 Meter Abstand von zu halten. Und wenn nicht? Ist halt Hausfriedensbruch. Darfst du nicht. Auch wenn da kein Zaun, kein Schild, nichts steht. Darfst du nicht ran. In Dänemark darfst du doch nachts auch gar nicht in den Wald, ne? Nee. War da nicht irgendwas? Jo. Siehst du? Regt sich aber keiner drüber auf. Nee, sie tun es einfach nicht. Ja. Und es ist okay. Die nehmen da Rücksicht drauf. Ja. Ja, aber weißt du, ich meine, wir haben ja in Deutschland ein Problem. Ja? Ja? Nee. Da haben sie, doch, echt? Das ist ein gnadenloses Problem. Stell dir mal vor, du gibst hunderte von Euro für so eine, ja, für eine Taschenflak aus, ne? Für einen Taschenflakscheinwerfer aus, weißt du, so ein Ding, was das Xenon-Richt von 100 Audi A8 so ad absurdum führt, weil deine Lampe ist heller. Also eine ACL-Gruppe. Du gibst dafür so richtig Asche aus und darfst sie im Wald nicht benutzen. Ja. Ja, dann hast du doch ein Problem. Ja, schraubst du die aufs Autodach. Darfst du auch nicht. Irritierendes Fremdlicht, außerdem hat das Ding keine ABE für dein Auto. Boah, bist du ein Klugscheißer. Das willst du doch nur. Echt. Das wird heute nix. Ja, und dann? Aber es gibt ja schon geile Nachtcaches. Ja, natürlich. Gibt es eigentlich auch welche, die naturverträglich sind? Ja. Ja? Mhm. Nachtcaches in Städten. Gibt's da welche? Keine Ahnung. Ich finde urbanes Cachen sowieso schon Ich habe es ja heute wieder gesehen. Ich habe es ja probiert, hat wirklich funktioniert. Aber es wäre doch mal eine Herausforderung, mal einen Nachtcache zu legen, der nicht im Wald ist und der nicht stört. Wie wäre es denn auf dem Sportplatz? Wenn das Flutlicht aus ist, dann kann man die Reflektoren sehen. Nee, muss schon was Schönes sein. So 3-4 Stunden. Ich sehe schon. Wie wäre es denn in den Alpen? Oh. Da kannst du doch des Nachts auch 3-4 Stunden laufen. Da kommst du aber nicht weit. Du kannst auch Reflektoren machen? Nö. Nö. Ist alles doof. Also, da ist ja auch jetzt einer abgestürzt, ne? Ja, so ein bisschen. Man hörte davon. Mhm. Weißt du, wer es ist? Nein. Wer es war? Nein. Ich auch nicht. Nee. Aber keine muss Ahnung. Ja hier aus Köln sein, ne? So schrieb man, wenn man der Presse glauben mag, ja. Ja. Ja, Nachtcaches im Wald. Auch 2011 schon ein Problem. Es dauerte dann nicht lange, bis man für Nachtcaches im Wald die Zustimmung der zuständigen Jäger bzw. des Hegerings vorweisen musste. Sonst wurden die Nachtcaches im Wald seitens der Reviewer nicht mehr gepublished. Wir schreiben das Jahr 2014, es ist Oktober und der TJ schrieb in einem anderen Blog seinerzeit unter dem Titel Neue Säue, selbes Dorf. Reviereigentümer schreiben Cache-Owner an, sie bitten um das Entfernen der Caches und die Kontaktaufnahme zwecks Schadensregulierung. Eine Forstverwaltung verlangt die Archivierung von mehreren Baumklettercaches, weil keine Genehmigung zur Auslage erteilt wurde, und einem Cacher werden die aufwendig und liebevoll erstellten Stationen seines alten Multis systematisch entfernt bzw. zerstört. Die neuen Revierbesitzer dulden offensichtlich den Cache nicht und schicken manchmal sogar ihre Kinder vor, um Geocacher zu befragen, was sie tun und um herauszufinden, wo Stationen sind. Nach mehrfacher Wiederherstellung archiviert der Owner schweren Herzens seinen Cache. 3 neue Säue, selbes Dorf. Mit Sau ist selbstverständlich niemand der genannten Personen bzw. Personenkreise gemeint, sondern vielmehr die sprichwörtliche Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Naja, nichts wirklich Neues, denn im Kern dieselbe alte Leier. Eigentlich sollte es bereits auch der unbedarfteste Dosensucher verstanden haben, dass sowohl das Verstecken als auch die Suche eines jeden Geocaches die Zustimmung des jeweiligen Grundstücksbesitzers bzw. Eigentümers voraussetzt, dessen Grundstück zu diesem Zweck betreten wird. Auch falls das Betreten gegebenenfalls durch Gesetze gestattet ist, muss das Betreten von privaten Gebäuden, die Ablage oder das Anbringen von Gegenständen und das Beklettern von Gegenständen dennoch nicht geduldet werden. Dennoch wird diese Erlaubnis nur in den seltensten Fällen eingeholt. Warum auch? Mein Name ist Cacher, Geocacher, und ich habe die selbst erteilte Lizenz zum Dosensuchen und Verstecken. Das heißt, ich darf alles und das immer und überall. Nichts ist vor mir sicher, um die Dose zu erreichen. Kein Baum zu hoch, kein See zu tief. Ich beklettere alles und seile mich von überall ab. Ich schwimme und tauche. Meine Tarnung ist perfekt und meine Ausrüstung komplett. Ich bin ein Mann ohne Angst und ohne Nerven. Mich schreckt weder Muggel noch Tier. Ich suche Dosen in Perfektion, ob Leitplanke, Lost Place oder Kanal. Ich bin kein Einzelfall. Aber glücklicherweise auch nicht die große Masse. Trotzdem nachfolgend 5 Gründe, warum es besser ist, sich im Vorfeld eine Erlaubnis zu beschaffen. Erstens. Die Forderung der Guideline und der Nutzungsbestimmungen ist in diesem Punkt erfüllt. Das nimmt nicht nur notorischen NA-Loggern den Wind aus den Segeln, sondern Geocaching-Kritikern die Argumente für großflächige Verbote. Zweitens. Mit der notwendigen Erlaubnis liegt ein Cache quasi auch rechtlich legal. Allerdings ist zu beachten, dass manchmal eine einzelne Erlaubnis nicht ausreicht. Beispiel: Baumkletter-Nachtcache im Wald. Hier wird sowohl die Erlaubnis des Baumbesitzers als auch die Erlaubnis der Jägerschaft benötigt, um Ärger zu vermeiden. Muss zudem ein NSG gequert werden, wird zusätzlich die Erlaubnis der zuständigen Behörde verlangt, da die Belange des Natur- und Artenschutzgesetzes möglicherweise die Nutzungsrechte und somit die Erlaubnisrechte der Eigentümer einschränken. Drittens. Grundstückseigner möchten erfahrungsgemäß wissen, was auf ihrem Grund und Boden passiert. Waldbesitzer sind zudem den Jagdpächtern verpflichtet. Letztere kennen die sensiblen Stellen im Revier und wissen, wo Probleme vorprogrammiert sind. Durch Absprachen können hier Konflikte vermieden werden. Die Frage nach einer Erlaubnis und die Bemühungen um Konfliktvermeidung setzt Geocacher in ein positives Licht. Wenn Grundeigentümer und Nutzungsberechtigte über alle Umstände in Kenntnis gesetzt sind, werden diese normalerweise weder einfach den Cache entfernen, noch Regressforderungen stellen. Viertens. Sucher werden nicht dem Risiko ausgesetzt, rechtlich belangt zu werden oder zum Beispiel nachts dem Jäger vor die Flinte zu laufen. Fünftens. Das Review geht in der Regel schneller, weil die Erlaubnis bei Bedarf sofort vorgelegt werden kann, sofern man sie nicht sinnvollerweise schon direkt als Reviewer-Note hinterlegt hat. Bei bestimmten Caches und bestimmten Icons, Attributen, wird die Erlaubnis nämlich erfahrungsgemäß abgefragt. Das sind Nachtcaches im Wald, Erlaubnis der Jägerschaft. Nachtcaches, Klettercaches, Caches abseits der Wege im NSG, Erlaubnis der zuständigen Behörde. Baumklettercaches, Erlaubnis der Eigentümer. Lost Place Caches, Erlaubnis der Eigentümer. Powertrails, geplante Areale großer Cache-Dichte, zum Beispiel Field of Fame. Beklettern von Masten, Schildträgern, Laternen, Litfaßsäulen und ähnlichem, Erlaubnis der Betreiber. Betreten von Kanalisation und Entwässerungsanlagen bzw. Entwässerungsstollen, Erlaubnis der Betreiber bzw. Eigentümer. Attribut 24/7 im Wald, Naturschutzgebiet, da ist die nächtliche Suche gestattet. Attribut Klettern oder Warten im NSG. Attribute Nachtcache oder Nachts empfohlen im Wald bzw. NSG. Und Attribut Baumklettern. Dann nützt es leider wenig, als Alternativargument einen anderen Cache als Präzedenzfall anzuführen, da es einerseits laut Guideline weder Präzedenzfälle gibt, noch ersichtlich ist, ob für den genannten Cache eine Erlaubnis besteht und man diese darum hinterfragen sollte. Fazit: Auch wenn es zunächst lästig und zeitaufwendig erscheint, sich die benötigte Erlaubnis zu holen, spart man sich im Nachhinein gegebenenfalls nicht nur diese Zeit, sondern als Bonus vielleicht sogar Geld, Nerven und Ärger. Probiert's einfach aus. Meint TJ. Beziehungsweise meinte TJ damals. Und so viel hat sich seitdem daran auch nicht geändert. Und dann gab es noch ein Fundstück auf Twitter. Da hat jemand ein Bild gepostet, wo wohl, ich nehme an, ein Owner wegen Covid-19 für seine Dosen folgende Maßnahmen darlegte. Ich zitiere: Zurzeit wegen der Covid-19-Pandemie und in Zukunft werden die physischen Geocaches wieder mit Vorsicht offiziell geöffnet bei mir, mit folgenden Maßnahmen bei Fund den physischen Dosen. Geocacher müssen Einweghandschuhe tragen sowie Mundschutz tragen. Vorsichtig ins Logbuch eintragen und damit auch umgehen. Keinen großen Ansturm auf die Dosen, lieber gepuffert besuchen, damit entlastet ihr auch das Umfeld. Indoor-Caches mit Auflagen vor Ort und der Bestimmung vor Ort machbar, sowie der Öffnungszeiten. Wer diese Regeln nicht einhält, sollte meine Caches nicht machen, denn jeder trägt zu seiner und anderer Gesundheit bei, denn Tröpfcheninfektion ist keine spaßige Angelegenheit, die zur Infektion und Virusverbreitung reichen würden. Zudem entlastet ihr auch das Umfeld mit und frequentiert die Dosen nicht so stark und belastet nicht alle auf einmal die Umgebung. Besser einzeln und nicht in Horden meine Caches machen. Bitte habt um Verständnis für diese Maßnahmen. Tja, leider liegt mir der Urheber dieser Zeilen nicht vor. Wie gesagt, das Bild geistert durch meine Zeitlinie. Und wie immer gilt, kann man machen, muss man aber nicht. Und mit dieser Bombensensation endet diese Folge 25. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern via Twitter @RadioKRD entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter, wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen, der DJ. In Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.